Das genetische Profil der Schamanin zeigt, dass sie eine typische Vertreterin derer ist, die wir Western Hunter-Gatherer nennen, erklärt Haag. Das sind die Jäger und Sammler, die im Mesolithikum im westlichen Teil Europas leben und sich deutlich von ihren Nachbarn in Osteuropa unterscheiden. Ihre Vorfahren hatten das Kältemaximum der letzten Eiszeit vor 25.000 bis 20.000 Jahren überlebt, indem sie vor den vorrückenden Gletschern in südliche Refugien geflohen waren. Als das Eis verschwand, brachen sie von dort auf, um die menschenleeren Weiten des Nordens zu erobern. Unsere Heldin stammt von jenen ab, die in Südosteuropa dem fast ewigen Winter getrotzt hatten. Ihr Genom weist die charakteristischen Merkmale der Jäger und Sammler ihrer Zeit auf, erzählt Haag. Die Schamanin kann keine Milch verdauen, ist also laktoseintolerant. Heute wird die Milchzuckerunverträglichkeit oft als Krankheit bezeichnet, dabei stellt sie nur den ursprünglichen Zustand der Menschheit dar. Erst Jahrtausende später, in der Bronze- und Eisenzeit, hat sich in Europa bei einem Teil der agrarisch lebenden Bevölkerung die Fähigkeit durchgesetzt, Milch auch jenseits des Kindesalters zu verdauen. Die Schamanin ist also gewissermaßen noch der Wildtyp, lacht Haag, wie ich das auch bin. Zu den fehlenden Anpassungen an den späteren getreidelastigen Ernährungsstil gehört auch etwas sehr Augenscheinliches, das uns bereits im Nazi-Kapitel umtrieb, ihre Hautfarbe. Mittlerweile sind diverse Allele, also Varianten verschiedener Gene, identifiziert, die mit einer hellen Färbung der Haut verbunden sind. Keines dieser Allele findet sich bei der Schamanin. Ihre Haut war also, wir haben das schon verraten, dunkel, das heißt stärker pigmentiert. Hier zeigt sich besonders eindrücklich, wie vollkommen abstrus das rassistische Denken ist. Nicht allein, weil sie dem Nazi-Phantasma von der ursprünglichen weißen Rasse des Nordens eine Abfuhr erteilt, sie verdeutlicht eindrücklich, wie absurd die Idee ist, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe zu klassifizieren. Resümieren wir kurz. Die Menschwerdung vollzog sich die längste Zeit unter der sengenden Sonne Afrikas. Eine möglichst starke Pigmentierung der Haut schützte unsere Vorfahren vor den schädlichen UV-Strahlen.